reich und frei oder arm und ohne Freunde? Die meisten würden, wenn sie wählen könnten, ob sie arm oder reich sein wollen, bei ihrer Entscheidung nicht lange zögern. Was das Geld so verlockend macht, ist nicht nur die Aussicht, sich fast alles kaufen zu können. Es ist auch die Hoffnung auf die große Freiheit. Ein Auto gibt einem die Freiheit, jederzeit die Oma in Hamburg zu besuchen oder zum Popkonzert nach München zu fahren. Ein eigenes Haus gibt die Möglichkeit, mehr selbst zu gestalten und unbesorgter zu toben als in einer Mietwohnung. Wer Geld hat, kann eine Weltreise machen oder im Café bei einer Limonade darüber nachdenken, ob er sich das allerneueste Computerspiel kauft. Mit dem Computerspiel erhöht sich die Zahl der Freunde möglicherweise sprunghaft. Ähnlich wird ein Mädchen, das ein Pferd besitzt, von vielen anderen Mädchen umschwärmt. Wenn es jedoch verwöhnt und zickig ist, wird ihm auch das wunderbarste Pferd auf die Dauer keine Freundschaften eintragen. Und kein Junge wird nur aufgrund seiner tollen Computerspiele von anderen gemocht. Besitztümer machen niemanden zum prima Kumpel oder zur liebsten besten Freundin, aber sie bieten möglicherweise einen ersten Anstoß, sich kennenzulernen. Also ist selbst Freundschaft, die ja eigentlich hoch über Gelddingen stehen sollte, nicht ganz frei davon. Geld verschafft Vorteile. Reiche haben bessere Chancen als Arme. Doch ob Reiche deshalb glücklicher sind, das ist eine andere Frage. Reichtum schafft zwar die Grundlage für ein schönes Leben, aber Geld allein, so sagen fast alle Großeltern dieser Welt, macht nicht glücklich.